ganz normaler Sonntagmorgen in der kleinen Gemeinde St. Mary's als Pfarrer John seinen üblichen Gottesdienst hielt. Die Gläubigen saßen brav in den Bänken und lauschten seinen Worten, als plötzlich etwas Ungewöhnliches passierte. Als der Pfarrer die Predigt begann, konnte er ein unkontrollierbares Kribbeln in seinem Unterleib spüren. Seine Gedanken wanderten zu unanständigen Bildern und seine Fantasie begann wild zu spielen. Wer konnte sich nicht erklären, was mit ihm passierte? Aber er spürte eine unstillbare Lust in sich aufsteigen. Als er weiter predigte, spürte er ein unkontrollierbares Verlangen auszubrechen und seine dunklen Gelüste freizulassen. Plötzlich konnte er sich nicht mehr zurückhalten und stöhnte laut auf: Bitch, ich bin der fucking Pornofahrer! Die Gläubigen saßen schockiert in den Bänken, als der Pfarrer weiter stöhnte und kreischte voll Lust. Er begann obszöne Worte zu rufen und sich unanständig zu benehmen. Die Menschen konnten nicht glauben, was sie sahen und hörten. Die Nachricht von dem skandalösen Vorfall verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der kleinen Gemeinde. Die Leute waren entsetzt und empört über das Verhalten ihres geliebten Pfarrers. Einige forderten seinen Rücktritt, andere betrachteten ihn als kranken und verdorbenen Mann. Der Pfarrer selbst war überrascht von seinem eigenen Verhalten und schämte sich zutiefst. Er konnte nicht verstehen, was mit ihm passiert war und war voller Reue über seine Taten. Er versprach, sich zu ändern und Hilfe zu suchen, um sein unkontrollierbares Verlangen zu bekämpfen. Die Gemeinde war gespalten über das Geschehene, aber der Pfarrer kämpfte darum, das Vertrauen seiner Gemeindemitglieder zurückzugewinnen. Er entschuldigte sich öffentlich für sein Verhalten und versprach, ein besserer Mensch und ein besserer Geistlicher zu werden. Nach langen und mühsamen Gesprächen und Therapiesitzungen gelang es dem Pfarrer schließlich, seine dunklen Gelüste zu kontrollieren und in den Griff zu bekommen. Er arbeitete hart daran, sein Vertrauen wieder aufzubauen und sich zu einem respektierten und geachteten Geistlichen zu entwickeln. Die Gemeinde stand ihm schließlich zur Seite und unterstützte ihn auf seinem Weg der Besserung. Der Pfarrer folgte seinem Versprechen, sich zu ändern, und wurde zu einem lieben Wohl und fürsorglichen Hirn für seine Gemeinde. Obwohl der Vorfall nie vergessen wurde, gelang